Willkommen an dieser Stelle, wie immer, zum Sunday Service mit neuer Musik zwischen Pop und Elektronik. Eben gab es noch einen Track aus dem Jahre 2013 mit Pop No Name, denn da verbirgt sich der in Köln lebende Musiker Jens Uwe Bayer, der hier eine schöne Platte aufgenommen hat. 50 Degree heißt diese, darauf gibt es Popmusik gemischt mit dem, was man aus Köln so kennt, Minimal Elektronik im Viervierteltakt, obwohl hier wirklich eigentlich eher der Fokus auf dem Pop-Aspekt liegt. Tolle Platte hier, 50 Degree, der Song gerade eben hieß Passing By. Ansonsten beim Sunday Service heute viel neue Musik aus dem Jahre 2020. Natürlich 14 mit dem neuen Album von Mogwai. Ich habe James Vincent McMorrow für euch dabei. Click Click Decker. Dann Neues von Sharon Jones and the Dap Kings. Außerdem Musik von Stephen Magmus and the Jigs, von Andreas Dora und auch von Damien Geraldo. Das sind die Alben, die ich hier vor euch habe. Außerdem neue Singles von Maximo Park, Andreas Schröder, Who Made Who, den Bombay Bicycle Club und dann noch Musik von Marihuana Death Squads. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Das neue Jahr fängt schon mal ganz gut an. Hier geht's weiter mit Boy and Bear. Days. Das waren Boy and Beer, die in diesem Metier zwischen Indie und Folk unterwegs sind. Und ja, ich finde, wie so viele andere Bands auch, klingen sie ein bisschen austauschbar. Boy and Beer sind nicht zu zweit, sondern ein Quintett aus Australien. Die haben vor, ich glaube mal so 2 Jahren damals ihr Debütalbum veröffentlicht. Moonfire hieß es. Damals die Band auch ziemlich bekannt geworden. Jetzt gibt es das neueste Werk, Harlequin Dream, aufgenommen in Sydney, in den legendären Allbirds Studio, wo auch schon AC/DC ihre Platten aufgenommen haben. Und das Ganze produziert und gemischt von Phil Eake, den kennt man als Produzent von Fleet Foxes, Modest Mouse, Build to Spill und The Chins hat er unter anderem mit die letzten Schliff gegeben. Hier klingen Boy and Beer eigentlich, wie man so eine Band erwartet, die halt zwischen Folk und Indie sich bewegt. Nicht besonders aufregend, aber auch nicht besonders wehtuend. Ihr Track hatte eben hieß Back Down the Black, so war das Ganze. Den Hype verdient hat Andrea Schröder, eine Sängerin aus Berlin, die schon ihr erstes Album, welches vor auch 1-2 Jahren erschien, von Chris Eggman von den Walkabouts hat produzieren lassen. Und genauso amerikanisch klang das Ganze dann auch. Jetzt kommt demnächst mit Where the Wild Oceans End das zweite Album von Andrea Schröder raus, auch das wieder produziert von Chris Eggman. Das ist schon mal für euch hier die erste Single, Ghosts of Berlin. There are ghosts street. She brings you flowers every day. You see them, they're tinted gray. There are ghosts in the streets of Berlin. There are ghosts in Berlin. The ghosts of Berlin, die Geister von Berlin. Ghosts of Berlin, das war Andrea Schröder. Ihr kommendes Album Where the Wild Oceans End erscheint Ende Januar. 50 Jahre jung wird diese Woche Andreas Dorau, der Künstler aus Hamburg, gratuliert sich selbst mit einem neuen Album. Aus der Bibliothek heißt dieses, davon hier der Track Wasserstoff. Warum, warum, warum bist du nur so schwach? ein bisschen Nachhilfestunde hier bezüglich des Wasserstoffs und dem Plasma und so weiter und so fort mit Andreas Dorau. Sein Track eben Wasserstoff vom neuesten Album aus der Bibliothek. Die Bibliothek in dem Fall sind die Hamburger Bücherhallen, denen er ein ganzes Album widmet. Da hat er sich die letzten Jahre ja verstärkt aufgehalten, um sich zu inspirieren lassen für seine Tracks, für das neue Album und dort sozusagen Track für Track, Inhalt für Inhalt aufgesogen aus den alten Büchern. Er braucht da gar kein Internet für, sondern ist anachronistisch unterwegs. Das war auch schon damals, erinnert euch vielleicht, Andreas Dorau und die Anitas hatten mal so einen Hit, so einen NDW-Hit, das war 82 mit Fred vom Jupiter. Ganz, ganz grausamer Song, wenn ihr mich fragt. Fand ich damals auch schon richtig furchtbar. Inzwischen, glaube ich, kann ich da ein bisschen mehr drüber lachen, aber das war schon eine ziemlich schräge Nummer. Auch damals wirklich in den Hitparaden gewesen, in den Charts gewesen, im Fernsehen aufgetreten. Andreas Dorau auch danach irgendwie schon so ein bisschen ein Single-Hit, One-Hit-Wonder sozusagen. Er hat viele, viele Platten aufgenommen danach, aber nie mehr so richtig Erfolg gehabt. Die neueste Platte aus der Bibliothek ist die erste seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, die erste seit 87, die er mit einer Band aufgenommen hat und nicht alleine eingespielt hat. Und vielleicht ist es ja wieder der Weg zu mehr Bekanntheit. Auf jeden Fall wird er diese Woche 50 Jahre alt. Glückwunsch hier vom Sunday Service. Und noch ein Track, und zwar Tannenduft heißt er. Da geht es um den Serienmörder Honka, der hier in Hamburg in den 70er Jahren sein Unwesen trieb, im Goldenen Handschuh auf der Reeperbahn am Hamburger Berg seine Opfer sozusagen kennenlernte und dann die Leichenteile schön zersägte und in seiner Umgebung verstreute. Thank you. Also den Pfeifen, das hat doch Brian Ferry besser hinbekommen. Lieber Andreas, ein makaberer Song hier, ganz lustig verpackt. Tannenduft, eine Hommage, wenn man so sagen darf, an den Hamburger Frauenmörder Fritz Honka. In 70er Jahren sozusagen sein Unwesen trieb und jetzt nochmal posthum hier eine ja, sehr fragwürdige Ehrung erhält, wie dem auch sei. Andreas Dora immer wieder für einige Scherze zu haben. Fantome ist die neue Band von Hanin Elias, die kennt ihr vielleicht noch von Atari Teenage Riot. Die hat sich hier zusammengetan mit Marcel Zürcher von den Krupps. Die bringen auch die nächste Platte raus, It All Makes Sense. Davon schon mal vorab der Track Love. really care anymore. I don't really care. Den Sunday Service. Und wenn ihr Pop-Experte seid, habt ihr gerade eben erkannt, zumindest, dass es eine Coverversion war, vielleicht ja sogar auch den Interpreten, der das im Original geschrieben hat. Liar's Tale, der Track im Original von Guided by Voices, hier gecovert von Waxahachie alias Katie Crutchfield, die ja im letzten Jahr mit ihrem Debütalbum ja um ja, einiges Aufsehen um sich erregt hat. Und jetzt hier bei so einer kleinen Split 7-Inch drauf ist, ein kleines Tribute an Guided by Voices, wo sich vier Frauenbands an die Songs von Robert Pollard von Guided by Voices ranmachen. Die Screaming Females, Swearin, Upset und Waxahachie covern allesamt Klassiker von GBV, von Guided by Voices. Und deren Kopf, Robert Pollard, der gerade eben auch erst eine neue Platte veröffentlicht, Blazing Gentleman, war auch vor zwei Wochen hier Album der Woche. Davon nochmal hier der Track Storm Center Level 7. Storm Center Level 7, das war ein Track von Robert Pollard, ansonsten natürlich Kopf von GBV, von Guided by Voices. Der ist ziemlich aktiv, hat absolut keine Schreibblockade. Im letzten Jahr mit seinem Projekt Teenage Guitars eine Platte rausgebracht, mit Guided by Voices ein Album. Dann zwei Soloalben, also Robert Pollard, wo er im Prinzip nur von seinem Kumpel Todd Tobias unterstützt wird, der Schlagzeug spielt und seine Sachen produziert. Und noch zwei Platten aufgenommen mit seiner anderen Band Circus Devils. Auch da ist Todd Tobias dabei, zusammen mit, ich glaube, seinem Bruder müsste das sein, Tim Tobias heißt er dann. Und da klingen sie ein bisschen experimentell, aber auch bei ein, zwei Songs vielleicht dann doch ziemlich Robert Pollard fixiert. Zum Beispiel bei diesem hier, der heißt Wizard Head Lost in the Stars. I saw a lizard head lost in the stars. Das waren die Circus Devils, auch eine Band von Robert Pollard mit dem Track Wizard Head Lost in the Stars und das auch von einem Album, welches im letzten Jahr erschien, 2013, When Machines Attack, eines von zwei Circus Devils Alben, die Robert Pollard veröffentlicht hat. Er ist ja wirklich so ein Arbeitstier, aber inzwischen bleibt auch so ein bisschen die Qualität auf der Strecke, wie ich finde. Sein eines Soloalbum Honey Locust Honky Tonk, genau, fand ich eher schwach. Auch das GBV-Album mit dem Titel, welches letztes Jahr erschien, Little English League, genau, English Little League, so hieß es, war auch eher schwächer. Alleine das letzte Solo-Album mit dem Titel Blazing Gentleman war eine ganz, ganz großartige Sache. Davon auch nochmal hier für euch der Track Piccadilly Man. Piccadilly man is a real good man, old-fashioned magnifying glass in his hand, sweating under glass, a handy position, Cadillac shoes, enjoys the condition. What do you dig? Music and boxing, everything is well on this trip. Piccadilly man used to be Count Wonderful, alive and barely knows it. That's how he shows it. How goes it? Der Piccadilly Man, Robert Pollard, immer für Songs gut, die maximal 1 Minute 30 lang sind. Das Ganze vom Album Blazing Gentleman und der Herr ist nicht müde und bringt im Februar, glaube ich, ein neues GBV-Album raus, gerade bei Voices, und haben auch schon wieder, glaube ich, ein neues Studio angemietet für die nächste Platte, die dann im Sommer erscheinen soll. Also da gibt es wirklich, glaube ich, kein Halten mehr. Robert Pollard jedes Jahr mindestens mit 4, 5, 6 Platten, die er mit seinen diversen Projekten veröffentlicht. Da am Ball zu bleiben, sogar für mich als Fan, dann doch ziemlich schwierig. Hört den Sunday Service. Hier geht's weiter mit Maximo Park. Have you ever been compelled under a spell from a protagonist who knows you far too well? Have you ever been undone by a slip of the tongue and betrayed a side of you that felt hard won? So we watch the water swell from a Scottish hotel. Have you ever fell? Have you ever fell? Are you gonna tell me why? There's a backpack by the bedroom window. It's a pack of lies. Everything has to reach a peak sometime. Tell me why. There's a map laid flat on the bedside table. It's a pack of lies. It's not a peak, it's a plateau. Let me know when you wanna leave this silent. Let me know when you wanna hear my point of view. reservation lounge. Couples ready to pounce, but there's a reticence from treading icy ground. So we watch the water swell from a Scottish hotel. Have you ever fell? Have you ever fell? Are you gonna tell me why? There's a backpack by the bedroom window. It's a pack of lies. Everything has to reach a peak sometime. Tell me why. There's a map laying flat on the bedside table. It's a pack of lies. It's not a peak, it's a plateau. Let me know when you wanna leave this island. Let me know when you wanna hear my point of view. Let me know when you wanna leave this island. Let me know when you wanna hear my point of view. I'll stand up for you. I'll stand up for you. I'll stand up for you. I will act as a semaphore. I will guide you to a perfect landing. I will act as a distant shore. I will aim to be the last man standing to you. I will act as a semaphore. I will guide you to a perfect landing. Maximo Park, unser Quintett aus Newcastle um den Sänger Paul Smith, der sonst eigentlich immer relativ zackig unterwegs, was die Musik betrifft. Hier ein richtiger Schmuse-Song, Leave This Island, ungewöhnlich ruhige Klänge von Maximo Park. Der Track vom kommenden Album Leave, nein Quatsch, Too Much Information heißt das Album Leave This Island, der Track gerade eben. Aber es sollen auch noch lautere, typischere Maximo Park-Songs drauf sein. Also alte Fans dürfen sich trotzdem aufs neueste Album freuen, welches glaube ich dann auch in ein, zwei Wochen veröffentlicht wird. Marijuana Death Squads sind eine Band aus den USA. Dahinter verbergen sich zwei Menschen, Ryan Olsen und Isaac Gale, die dann diverse andere Leute mit einladen, musikalisch mitzumachen. Das reicht von Jenny Linek, von Polisa über Justin Vernon von Bon Iver und diversen anderen Leuten. Hier schon mal ihr Track Evoke Sadness vom demnächst erscheinenden Album. Broken inside the ocean. Marihuana Death Squads waren das mit Evoke Sadness. Und bei dem Track muss ich immer so ein bisschen an Crossover denken, was in den 90ern ja mal richtig angesagt war. Und wahrscheinlich würden Rage Against the Machine solche Musik machen, wenn sie heutzutage, sag ich mal, moderner unterwegs wären oder generell noch unterwegs wären. Das Album von Marihuana Death Squads mit dem Titel Oh My Sexy Lord, dann auch demnächst Ende des Monats in dem Plattenladen eures Vertrauens. Wir bleiben beim Sunday Service ein bisschen elektronisch und auch so ein bisschen anachronistisch. Lee Bannon, ein Künstler, der mit Alternate Endings auf Ninja Tune gerade eben eine Platte veröffentlicht. Und da klingt er so ein bisschen nach alten Drum and Bass Sounds bei vielen Songs. Ich habe mal versucht, was rauszusuchen, wo es vielleicht nicht ganz so krass durchkommt. Diese alte 90er Jahre Drum and Bass Geschichte. Hier der Track 216. Thank you. German Bass Sounds hier, gemischt mit so ein bisschen cineastischer Musik. Lee Bannon war das, ein Künstler, der aus Sacramento kommt, aber zwischen nach New York gegangen ist, dort als Produzent arbeitet und hier eine Platte aufgenommen hat. Ich glaube, sein Debütalbum sogar, Alternate Endings heißt das ganze Werk. Und wie gesagt, wer auf German Bass Sounds steht und so ein bisschen auf 90er Jahre Sounds davor auch nicht abschreckt, der ist hier auf jeden Fall richtig. Ansonsten noch ein bisschen Hip-Hop auch dabei, obwohl er früher, glaube ich, mehr in die Richtung was gemacht hat. Jetzt, wie gesagt, eher Drum and Bass und Jungle Sounds bei Lee Bannon zu hören. Sumi ist eine Dame aus Schweden, die heißt eigentlich Sandra Sumi Nagano. Aus Göteborg kommt sie und hat letztes Jahr, Ende des Jahres, mit Sumi ihr Debütalbum veröffentlicht. Sie ist die größere Schwester von Yukimi, die Frontfrau ist von den Little Dragon, die ja schon etwas bekannt sind. Die Schwester Sumi, die kommt jetzt hinterher, macht wirklich schöne Musik. Hier ihr Track Show Talked Windows. Thought of leaving next to you. Oh, hold, hold, hold it. I long for the heart to fade the truth. Slow spot.